Mit dem Thema Habemus Papam, die Papstwahl, ihre Riten und Geschichte, Teil 2. Professor Hubert Wolf ist Kirchenhistoriker an der Universität Münster. In der SWR2 Aula beschreibt und analysiert er in 2 Teilen die faszinierende Symbolik der Papstwahl, die ein interessantes Licht auf kirchenpolitische Aspekte wirft. Heute im 2. Teil geht es um die neue Nüchternheit und Bescheidenheit der Zeremonie, die in früheren Jahrhunderten überhaupt keine Rolle spielten. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Wenn der Kardinaldiakon auf der Loggia der Petersbasilika diese Sätze spricht, ist das Entscheidende bereits gelaufen. Ein neuer Papst ist gewählt, der dem gläubigen Volk mit den Worten des Weihnachtsevangeliums als neuer Christus vorgestellt wird. Die ganze Inszenierung einer Papsteinsetzung macht den Eindruck der Ewigkeit, als werde hier ein uralter, seit 2000 Jahren unveränderter Ritus vollzogen. Dabei hat das Zeremoniell der Papsteinsetzung einen starken geschichtlichen Wandel hinter sich. Zunächst war der eigentliche und entscheidende Akt die Bischofsweihe. Dann die Intronisation im Lateran, der Bischofskirche des Papstes, als es möglich wurde im 9. und 10. Jahrhunderts, dass andere Bischöfe nach Rom wechselten, was vorher verboten war. Dann wurde die Krönung in St. Peter als Zeichen der Nachfolge des Apostelfürsten Petrus schlechthin. Schließlich setzte sich die Wahl im Geheimen als entscheidender liturgischer Akt durch. Nur noch die Kardinäle, nur noch im Konklave, nur noch mit 2/3 Mehrheit sollte der Papst gewählt werden. Die große Konklavereform von 1621 wollte das Schachern um das Papstamt, die Adorationswahl, das Aushandeln und Taktieren verhindern und wollte eine geheime Stimmabgabe im Konklave vor dem jüngsten Gericht Michelangelos inszenieren. Dadurch wurde auch das Wahlkollegium homogenisiert. Es sollte nicht mehr wichtigere und unwichtigere Kardinäle, große Kardinalnepoten und Hinterbänkler geben. Die radikale Bindung des Gewissens an Gott sollte die soziale Loyalität ersetzen und innerhalb des Konklaves zu einer Abstraktion des sozialen Rangs führen. Natürlich gab es faktisch auch in den folgenden Konklaven Absprachen und Verhandlungen zwischen den verschiedenen Fraktionen. Aber die geheime Wahl setzte sich schließlich doch durch. Weitergehende Reformvorschläge der kurialen Reformpartei konnten allerdings in die Papstwahlbulle keine Aufnahme finden. Manche hatten vorgeschlagen, die gesamte Wahl solle in Anwesenheit des verwesenden Papstkörpers stattfinden. Die Kardinäle sollten die ganze Zeit knien und sich nur zur Stimmabgabe erheben. Der Anblick des verfallenden Papstes und der Leichengestank sollten die Wähler ihrer irdischen Vergänglichkeit bewusst machen und die Schrecken des angedrohten Gerichts unmittelbar präsent halten. Die ganzen Überlegungen im Umfeld des Jahres 1621, auch wenn sie nicht in die Papstwahlbulle und das Zeremoniale eingingen, mit ihrer Gewissensentscheidung hatten die Tendenz, die Papstwahl zumindest zu einem quasi-sakramentalen Akt zu machen, damit auch das höchste Amt in der Kirche so wie alle anderen Ämter begründet wird. Im Grunde fand, wenn man es pointiert formulieren will, im geheimen Skrutinium unter dem jüngsten Gericht eine Art Transsubstantiation, ähnlich der Wandlung in der heiligen Messe statt. Die Akzidenzien, also der Körper des Kardinals, blieb gleich. Die Substanz, also seine Würde, wurde verwandelt. Aus dem Kardinal war der Papst, der Vicarius Christi, geworden. Diese Auffassung sollte 2,5 Jahrhunderte später, 1870, ein Bischof auf dem Ersten Vatikanischen Konzil so zum Ausdruck bringen, indem er von einer dreifachen Menschwerdung Jesu Christi sprach. Einmal im Kind im Stall von Bethlehem, dann im Brot der Heiligen Kommunion und schließlich im Papst. Nur wenn man diese Wandlung, die unsichtbar im Geheimen stattgefunden hat, annimmt, wird die Veröffentlichung dieser Transsubstantiation auf der äußeren Loggia der Peterskirche mit den Worten des Diakons »Ich verkündige euch eine große Freude« vollverständlich. Nur dann kann der Papst Papst sein, durch die Wahl allein und durch ihre Annahme, ohne jeden äußeren Akt der Inauguration, ohne Weihe, ohne Intronisation, ohne Besitzergreifung des Laterans. Diese sind dann nur noch sekundäre Inszenierungen nach außen des im Inneren bereits Geschehenen. Auch das entspricht den Vorgaben der klassischen katholischen Sakramententheologie, wonach die innere Gnade nach einem äußeren Zeichen verlangt, das realsymbolisch darstellt, was verborgen bereits geschehen ist. In diesem Zusammenhang erhielt auch die seit dem 11. Jahrhundert zur Regel werdende Praxis eine neue Interpretation, nach der die Päpste nach der Annahme der Wahl sich einen neuen Namen zulegten. Ursprünglich war dies aus eher sekundären Gründen gefolgt, wenn ein neuer römischer Bischof zum Beispiel einen heidnischen Vornamen hatte. Mercurius nannte sich Johannes II. Oder einen politisch belasteten Vornamen. Octavianus nannte sich Johannes XII. Oder einen vulgären Vornamen. Osporki, was man wohl mit Schweinebacke übersetzen müsste, nannte sich Sergius IV. Im Zuge des Reformpapsttums wurde mit dem Namenswechsel aber vor allem ein neues kirchenpolitisches Programm oder die Anknüpfung an einen großen Vorgänger verbunden. Im Kontext der gegenreformatorischen Theologie wurde er mehr oder weniger direkt in Verbindung mit dem Sakrament der Taufe gebracht, das als Wiedergeburt des neuen Menschen interpretiert wird. So wie der Täufling mit seinem Namen eine unverlierbare Würde erhält und mit dem weißen Taufkleid Christus als Gewand anlegt, wie Paulus formuliert, so ist der Papst durch seine Wahl ein anderer geworden, der alte Christus, der ebenfalls in weiße Gewänder gekleidet wird. Die Riten und Zeremonien der Papsteinsetzung waren im Laufe der Geschichte in der Tat einem starken Wandel unterworfen. Im Spätmittelalter hatte sich schließlich doch so etwas wie eine Running Order entwickelt, die im Wesentlichen den Rahmen für die Szenenfolge zwischen Papsttod und endgültiger Besitzergreifung des neuen Papstes bestimmte. Dies geschah im Zeremoniale Romanum aus dem Jahr 1488. Damit ist ein vorläufiger Schlusspunkt des Zeremoniells der Papsteinsetzung erreicht. Mit einigen wenigen Ergänzungen blieb dieses Skript bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in Geltung, bis zur Amtseinsetzung Johannes des 23. bzw. Pauls des 6. Schauen wir uns die Szenenfolge mit ihren symbolischen Inszenierungen kurz an. Es geht im Wesentlichen um drei große Akte mit folgenden Einzelszenen. Erster Akt: Krankheit, Tod und Beisetzung des Papstes. Die Krankheit des Papstes wird weitgehend verschleiert. Das Problem seiner Hinfälligkeit versteckt. Offenbar steht die Angst vor der alten Prophezeiung im Hintergrund: Nie wirst du als Papst die Jahre des Petrus sehen. Der Tod des Papstes wird durch den Kardinal Camerlengo festgestellt, indem dieser mit einem goldenen Hämmerchen dreimal auf die Stirn des Toten klopft. Danach werden die päpstlichen Gemächer versiegelt. Es folgt die Einbalsamierung und Aufbahrung des Leichnams, zunächst im Papageienzimmer, dann in der Capella Major und schließlich in St. Peter. Danach schließen sich 9-tägige Exequien mit Trauergottesdiensten an und die Beisetzung des Papstes, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit meist unter St. Peter stattfindet. Gleichzeitig finden erste Zusammenkünfte der Kardinäle zur Vorbereitung des Konklaves statt. Der Fischerring als Symbol der petrinischen Vollmacht des Papstes sowie die päpstlichen Siegel werden zerbrochen. Der zweite Akt ist die Sedis Vacans und das Konklave. Alle Kardinäle ziehen in das Konklave ein. Das Konklave wird verschlossen. Die Kardinäle nehmen Wohnung in Holzzellen im Umfeld der Sixtinischen Kapelle. Dort herrschen, wie wir aus Berichten von Beteiligten wissen, meistens katastrophale sanitäre Zustände. Die Wahlgänge finden, wie in der Wahlordnung beschrieben, in der Sixtinischen Kapelle fort. Sobald ein Kandidat die Zweidrittelmehrheit erreicht hat, senken sich alle Baldachine über den Sitzen der anderen Kardinäle. Nur der des Gewählten bleibt oben. Eine solche Wahl kann durchaus mehrere Monate, manchmal bis zu Jahre dauern. Der Gewählte wird gefragt, ob er die Wahl annimmt und welchen Namen er sich zulegt. Ab diesem Moment ist er Papst. Falls er die Bischofsweihe noch nicht empfangen haben sollte, was so gut wie nie vorkam, musste er diese umgehend erhalten. Dann erfolgt die sogenannte Immantation, Das heißt, der Papst begibt sich von der Sixtina in die daneben liegende Sakristei. Dort liegen päpstliche Gewänder in weiß, in drei Größen bereit. Wir wissen, dass diese bei Johannes dem 23. ob seines großen Umfangs überhaupt nicht gepasst haben. Nachdem der Papst diese Gewänder angelegt hat, begibt er sich zurück in die Sixtinische Kapelle, setzt sich auf einen Thronsessel vor dem jüngsten Gericht und empfängt die erste Huldigung der Kardinäle durch Fuß bzw. Rinkus. Jeder erfolglose Wahlgang wird mit schwarzem Rauch, die Stimmzettel werden dabei mit Pech versetzt, der erfolgreiche Wahlgang mit weißem Rauch, nur die Stimmzettel werden verbrannt, nach außen kommuniziert. Dann erfolgt das schon bekannte Habemus Papam auf der Loggia der Peterskirche und der erste Segen des Papstes Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis ohne weitere Ansprache. Dann kommt der dritte Akt, die Intronisation. Hier sind zwei Bühnen zu unterscheiden. Die erste und wichtigste St. Peter, die zweite der Lateran. Zu St. Peter. Der Papst wird im Tragestuhl der Sedia Gestatoria herunter in die Vorhalle von St. Peter getragen. Dort huldigt ihm das Kapitel. Auf der Sedia Gestatoria erfolgt dann der Einzug in die Petersbasilika, die Huldigung der Kardinäle in der St. Gregorio-Kapelle. Bei der weiteren Prozession zur Apsis der Basilika wird dreimal Werk verbrannt als Zeichen der Vergänglichkeit. Pater Sancte, sic transit gloria mundi, heiliger Vater, so vergeht der Ruhm der Welt. Nun steigt der Papst von der Sedia herunter, er beginnt die Messe am Papstaltar. Nach dem Schuldbekenntnis und der Vergebungsbitte erfolgt die Übergabe des Palliums als Zeichen der päpstlichen Würde. Empfange das heilige Pallium, das Zeichen der Vollmacht des päpstlichen Amtes zur Ehre des allmächtigen Gottes, der glorreichen Jungfrau Maria, seiner Mutter, der seligen Apostel Petrus und Paulus und der heiligen römischen Kirche. Nach Ende der Messe wird der Papst zur äußeren Loggia getragen, geleitet von Pfauenfedern. Dort erfolgt die Krönung mit der Tiara, der Segen Urbi et Orbi und die Rückkehr in den apostolischen Palast. Die zweite Bühne ist der Weg durch die Stadt Rom zum Lateran. Im Mittelalter erfolgte dieser Triumphzug unmittelbar im Anschluss an die Krönungsmesse von St. Peter. In der frühen Neuzeit trat ein immer größerer Zeitraum dazwischen. Die ursprünglich religiöse Prozession, die der Besitzergreifung der Bischofskirche des Papstes im Lateran diente, wurde zu einer politischen und sozialen Veranstaltung. Das macht deutlich, dass der römische Bischofsstuhl für den Papst nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Die wichtigste Station war nämlich das Kapitol, wo die Stadt Rom dem Papst huldigte. Dieser Triumphzug gab den unterschiedlichen Gruppen die Möglichkeit, ihre Nähe zum Papst durch Triumphbögen und anderes zum Ausdruck zu bringen. Die dritte und letzte Bühne war der Lateran selber. Hier ging es zunächst um die Besitzergreifung der eigentlichen Bischofskirche durch den Papst. In einem Demutsakt musste der Papst in der Vorhalle der Kirche auf der Sedia Stercoraria, dem sogenannten Stinkestuhl, Platz nehmen. Eine andere, derzeit im Kontext der Päpstin Johanna wieder aufgenommene Interpretation ist, dieser Stuhl, der ein Loch in der Mitte hat, ist eben kein Stinkestuhl, sondern ein Ort zur Untersuchung der Männlichkeit des Papstes. Dann erfolgt die Intronisation auf dem Bischofsthron in der Apsis der Basilika und schließlich die Intronisation auf dem kaiserlichen Porphyrthron im Lateranpalast als Zeichen der weltlichen Vollmacht der Päpste. Nach der Besetzung des Kirchenstaats und der Stadt Rom im Jahr 1870 war der Triumphzug nicht mehr möglich. Jetzt konnte der Papst auch nicht mehr vom Lateranpalast Besitz nehmen. Nur noch eine geistliche Besitzergreifung der Laterankirche vornehmen. Der große Bruch in der Inszenierung der Papsteinsetzung kam mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils. Für die Einsetzung Johannes Pauls I. und Johannes Pauls II. Im Jahr 1978 stand noch kein neuer Ritus, kein neues Zeremoniale zur Verfügung. Ihre Einsetzung war infolgedessen stark improvisiert. Erst Johannes Paul II. Bzw. Benedikt XVI. Haben 2000 bzw. 2005 für die Beisetzung, das Konklave und die Amtseinsetzung neue Ordines erlassen. Diese Riten wurden, wie der päpstliche Zeremoniar Piero Marini hervorhebt, im Geiste der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums bearbeitet und dabei von mancherlei zeremoniellem Ballast befreit. Der ganze Vorgang vom Papsttod bis zur endgültigen Besitzergreifung von der Laterankirche wird so, wie der päpstliche Zeremoniar betont, zu einer einzigen Liturgie, einer geistlichen Handlung. Alle weltlichen Rituale und Symbole sollten entfallen, weil sie dem geistlichen Amt des Stellvertreters Jesu Christi nicht entsprachen. Insbesondere alle Elemente, die das Papsttum zeremoniell durch die Imitatio Imperii, die Nachahmung der Kaiser, groß gemacht hatte, sollten getilgt werden. An deren Stelle tritt jetzt ausschließlich die Imitatio Christi, die Nachahmung Jesu Christi. Deshalb sind diese drei Ordines auch gottesdienstliche Rituale und keine Zeremonienbücher mehr. Die wesentliche Struktur des Ordo Exequiarum Romani Pontificis, also der Beisetzungsordnung der römischen Päpste, bleibt zwar erhalten, die Liturgie zeichnet sich aber durch eine Schlichtheit und Öffentlichkeit aus. Leiden und Sterben eines Papstes sind nicht mehr angstbesetzt oder werden so lange als irgend möglich geheim gehalten. Der Tod gehört nicht nur zum Leben jedes Menschen, sondern selbstverständlich auch zum Leben des Papstes. Denn der Vicarius Christi, der Stellvertreter Christi, muss diesem doch gerade auch im Leiden und Sterben nachfolgen, wenn er ganz christusförmig werden soll. Es geht ja um eine möglichst vollkommene Imitatio Christi. Früher hat man um diese einmalige Würde des Papstes als Stellvertreter Christi auf Erden deutlich zu machen, eine Imitatio Imperii, eine Nachahmung des Kaiserzeremoniells benötigt. Diese Krücke ist jetzt überflüssig. Es braucht keinen kaiserlichen Purpur, keinen Hermelin mehr, den die Päpste bis weit ins 20. Jahrhundert über ihren weißen Gewändern trugen. Jetzt reicht das schlichte Weiß, die Farbe Christi, dessen Gewand nach dem Zeugnis der Evangelien auf dem Berg der Verklärung ein leuchtendes Weiß angenommen hatte. Johannes Paul II. Hat seine lange Krankheit und seinen Todeskampf nicht wie bisher bei den Päpsten üblich versteckt, sondern öffentlich als Nachfolge des Leidens Christi vorgelebt, bis zum Segen ohne Worte am Ostersonntag 2005. Die Beerdigungsliturgie ist jetzt als eine Reihe von Stationsgottesdiensten konzipiert. Erste Station, Feststellung des Todes des Papstes, ohne Hämmerchen mit Kammerlengo und Hausarzt, sowie Aufbahrung des Toten in der päpstlichen Wohnung, eingebaut in die kirchliche Sterbeliturgie. Zweite Station, Aufbahrung des Leichnams in der Petersbasilika, ohne jeden Pomp. Dritte Station, neuntägige öffentliche Exequien, also Trauergottesdienste. Vierte Station, öffentliche Beerdigungsmesse auf dem Petersplatz mit schlichtem Holzsarg. Das Bild des vom Wind aufgeblätterten Evangeliars auf dem Holzsarg Johannes Pauls II. Hat sich ins allgemeine Gedächtnis eingegraben. Die schlichte Beerdigungsliturgie und die Predigt, die Josef Kardinal Ratzinger als Kardinaldekan damals gehalten hat, haben die Kardinäle damals wahrscheinlich von seiner Qualität als Papst überzeugt. Fünfte und letzte Station, Beisetzung in der Gruft unter St. Peter mit Fernsehübertragung, nicht mehr, nicht öffentlich. Im Konklave-Zeremoniell, dem Ordo Rituum Conclavis, hat sich strukturell relativ wenig geändert. Die Inszenierung des Geheimen nach außen und nach innen bleibt erhalten. Die Konzelebration der Heiliggeistmesse vor Einzug der Kardinäle in das Konklave erfolgt im Geist der erneuerten Liturgie. Der Verzicht auf Baldachine über den Sitzen von Kardinälen und künftigem Papst sowie das Verbot einer Inspirationswahl, nur noch die Stimmzettelwahl, ist erlaubt, verdienen besondere Hervorhebung. Der Wahlvorgang als Ganzer wird allerdings deutlich spiritualisiert. So beten die Kardinäle zu den entsprechenden Stunden gemeinsam das Stundengebet. Das Konklave nach diesem Ordo wirkt eher wie die Abhaltung geistlicher Exerzitien. So sollen die Wahlgänge, wenn sie keinen Erfolg haben sollten, nach 3 Tagen für einen Tag des Gebets und der geistlichen Betrachtung unterbrochen werden. Die Konstitution Johannes Pauls II. Von 1996 gab den Kardinälen im Widerspruch zu einer jahrhundertelangen Tradition die Möglichkeit, nach 34 erfolglosen Wahlgängen mit absoluter Mehrheit die Zweidrittelmehrheit aufzuheben und die absolute Mehrheit als ausreichendes Quorum für eine Papstwahl zu definieren. Der polnische Papst befürchtete offenbar, bei einem stark internationalisierten Kardinalskollegium könnten sich sonst die Wähler möglicherweise nicht mehr einigen. Diese Bestimmung hat Benedikt XVI. Glücklicherweise wieder aufgehoben. Wichtig ist, dass der Konklavebereich nicht mehr auf die Sixtina und den Apostolischen Palast beschränkt ist, sondern ausgedehnt wurde. Eingeschlossen insbesondere das Vatikanische Gästehaus Santa Marta hinter dem deutschen Friedhof Camposanto Teutonico, wo entsprechende Unterkünfte für die 120 wahlberechtigten Kardinäle bereitstehen. Über 80-jährige Kardinäle sind seit Paul VI. Vom Wahlrecht ausgeschlossen. Am deutlichsten aber fallen die Unterschiede bei den öffentlichen Zeremonien zur Amtseinführung des neuen Papstes ins Auge. Sie werden in den Kommentaren zum neuen Ordo Rituum Pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi unter die Überschrift von der feierlichen Krönung des Papstes zum Beginn des Petrusdienstes des römischen Bischofs gestellt. Der weiße Rauch, die Ankündigung der großen Freude und der erste Segen Ubi et Orbi von der Loggia bleiben bestehen und bilden noch immer den ersten Akt. Der zweite Akt findet nach wie vor in St. Peter bzw. auf dem Petrusplatz statt und versucht die besondere Nähe des neuen Papstes zu Petrus und seine Rolle als Vicarius Christi in geistlicher Hinsicht noch stärker zu inszenieren. Deshalb entfallen alle herrschaftlichen Symbole, alle Gesten aus dem Kaiserzeremoniell. Es gibt keine Sedia Gestatoria mehr. Es wird kein Werk mehr verbrannt. Die Huldigung der Kardinäle des Kapitels von St. Peter und von 12 Gläubigen, die das Volk Gottes symbolisieren, findet nicht mehr durch Fußkuss statt. Bei der Huldigung der Kardinäle kommt es regelmäßig zu einer brüderlichen Umarmung mit dem Papst, die an den Friedensgruß in der Heiligen Messe erinnert und die kollegiale Einbindung des Petrusdienstes in die ganze Kirche symbolisieren will. Allerdings kann man sich fragen, ob hier nicht durch das Zeremoniell, wie so häufig, eine Kollegialitätsfassade aufgebaut wird, die die Akzentuierung von Jurisdiktionsprimat und Unfehlbarkeit durch das Zweite Vatikanische Konzil und die extensive Ausübung dieses Primats gerade im Pontifikat Johannes Paul II. Möglicherweise verschleiern soll. Die päpstliche Einführungsliturgie endet zwar nach wie vor auf der Loggia mit dem Segen Urbi et Orbi. Es fehlt aber das vielleicht eindrücklichste Zeichen, die feierliche Krönung mit der Tiara, der dreifachen päpstlichen Krone. Die Tiara war bisher das Unterscheidungsmerkmal schlechthin, das den Papst von allen übrigen Erzbischöfen und Patriarchen abhob. Deshalb haben wohl auch Johannes Paul I. und Johannes Paul II. Die Tiara auf ihrem Papstwappen beibehalten, obwohl sie auf die Krönung mit der Krone verzichtet haben. Heraldisch schien man ohne dieses Insignium schlicht nicht auskommen zu können. Erst der jetzige Papst, Benedikt XVI., hat in seinem Papstwappen auf die Tiara verzichtet und stattdessen auf die geistliche Kopfbedeckung, die Mitra eines Bischofs, zurückgegriffen. Zu den entscheidenden symbolischen Akten gehört der Einzug des neuen Papstes in die Peterskirche, wo er sich unmittelbar zur Confessio Petri begibt, zum Petrusgrab unter dem Papstaltar Berninis hinuntersteigt, dort im Gebet verweilt und das Grab inzensiert. 2 Diakone nehmen das dort liegende päpstliche Pallium und den Fischerring, die quasi zu Berührungsreliquien geworden sind, auf und tragen sie in feierlicher Prozession zum Zelebrationsaltar auf dem Petersplatz. Dort zelebriert der Papst in Konzelebration mit allen Kardinälen die Einführungsmesse nach dem neuen Ritus des Messbuch Pauls VI. Von 1970. An der Stelle, an der die Messe gewöhnlich für die Spendung von Sakramenten unterbrochen wird, etwa der Ehe oder der Taufe. Also, nach der Verkündigung des Evangeliums und vor der Predigt erfolgt die Übergabe von Pallium und Fischering. Der Fischering zeigt den heiligen Petrus auf einem Boot die Netze auswerfend und trägt den Namen des jeweiligen Papstes. Er steht für die Aufgabe des Menschenfischers und symbolisiert die enge Verbindung des Papstes mit Christus. Da auch alle Erzbischöfe ein Pallium erhalten, hat Benedikt XVI. In Anlehnung an spätantike und frühmittelalterliche Vorbilder eine eigene Form des päpstlichen Palliums entwickeln lassen, das sich deutlich von den übrigen Pallien abhebt. Es ist freilich eine Diskussion darüber entstanden, ob dieses Symbol, dieser Wollstreifen der Unterscheidung stark genug ist, um die Einmaligkeit und besondere Würde des Papstes adäquat zum Ausdruck zu bringen. An die Tiara und die medientaugliche Krönung reicht dieses Zeichen wohl nicht heran. Es passt allerdings hervorragend zur neuen Symbolik der päpstlichen Bescheidenheit. Man darf gespannt sein, ob und wie die päpstlichen Zeremonienmeister den Ritus weiterentwickeln. Der deutlichste Bruch hat sich freilich im Hinblick auf die Bedeutung des Lateran und der Besitzergreifung dort vollzogen. Denn nun ist es nicht mehr unbedingt nötig, dass sich der Papst so bald als möglich zu seiner doch eigentlichen Bischofskirche begibt. Vielmehr soll er nach seiner Einführungsmesse in St. Peter zunächst nach St. Paul vor den Mauern gehen, um am Grab des Apostels Paulus zu beten. Damit wird zeremoniell erstmals die Paulus-Tradition mit der Petrus-Tradition verbunden und der Papst als Nachfolger Petri und Pauli inszeniert. Erst danach soll die Inbesitznahme der Lateranbasilika erfolgen, dann, wenn es dem Papst gut dünkt. Am selben Tag soll der Papst auch noch die Basilika Santa Maria Maggiore besuchen. Damit hat die römische Bischofskirche ihre Funktion für die öffentliche Darstellung der Papstwerdung endgültig verloren. Der Papst ist Papst durch die Wahl und die symbolische Herstellung der Beziehung zu Petrus im Vatikan durch Fischering und Pallium. Wenn man es so formulieren will, Bischof von Rom zu sein, ist für ihn eine unbedeutende Nebenbeschäftigung. Auch wenn er historisch gar nie Papst geworden wäre, wäre er nicht Bischof von Rom gewesen. Der Erfolg von Theaterinszenierungen und Aufführungen misst sich nicht zuletzt an den Zuschauerzahlen. Geht man nach den Einschaltquoten, so hat keine andere Inszenierung einer Amtsübernahme irgendeines weltlichen oder geistlichen Würdenträgers und auch kein noch so erfolgreicher Spielfilm ein derartiges öffentliches, mediales Interesse gefunden wie der Tod Johannes Pauls II. Und die Amtseinführung Benedikts XVI. Millionen, oft junger Menschen, kamen nach Rom. 1,5 Milliarden verfolgten die Szenerie, die Inszenierung, die Liturgie an den Bildschirmen. Solche Zahlen können vielleicht sogar Soziologen messen, die sonst dem Phänomen der Wiederkehr der Religion gegenüber skeptisch sind. Sicher ist, die Faszination an der Inszenierung des Geheimen, die Ahnung der Transzendenz in der Immanenz ist ungebrochen. Vielleicht heute mehr denn je, wenn das Habemus Papam auf der äußeren Loggia der Petersbasilika erklingt. Wer wollte sich auch der großen Freude, die dort verkündet wird, entziehen? Es ist halt doch ein wenig wie Weihnachten.